Wir haben heute den 30. Mai, es ist ein Donnerstag. Herzlich willkommen all diejenigen, die sich jetzt hier zugeschaltet haben. Wir leben in einem Zeitalter, in dem ein rascher Verfall zu sehen ist. Nicht mehr Homo sapiens sapiens, sondern nur noch Homo sapiens demens oder Homo demens demens. So scheint es mir zumindest. Also auf jeden Fall einem postzerebralen Zeitalter. Okay, woran kann man das festmachen? Es sind bestimmte Dinge beobachtbar, die wirklich, man denkt, man sitzt im falschen Film. Ja, jetzt ist doch tatsächlich der Olaf sauer wegen dieses Plagiats, was da so ein paar besoffener Kumpel von einem CSU-Mitglied auf Sylt gegrölt haben. Die sollen da angeblich so einen Werbespruch seiner Partei benutzt haben und die Meinung geäußert haben, irgendwelche Leute, die nicht in Sylt wohnen, sollten da verschwinden. Naja, die waren blau, die Jungs und Mädels, und darüber regt sich jetzt die Instanzkanzlerin auf. Was dabei besonders ins Auge fällt, ist, dass sie in so Kleinigkeiten wie die Sprengung von Energieinfrastrukturen durch fremde Mächte nicht aufgeregt haben. Da hat er einfach nur gegrinst. Auch, dass unser Land in einer tiefen, tiefen Wirtschaftskrise steckt und täglich Dutzende von Firmen pleite machen, regt ihn nicht auf. Auch die im Durchschnitt pro Tag 2 Gruppenvergewaltigungen und Messerattacken, die stattfinden in diesem Land, nein, das ist kein Grund, darüber sich aufzuregen oder nachzudenken. Auch nicht, wenn Tausende von Islamisten hier den Umsturz fordern und die Einführung einer anderen Rechtsordnung. Das sind alles keine Sachen. Aber wehe, einer plagiiert den SPD-Wahlspruch. Der soll angeblich irgendwas mit Deutschland zu tun haben. Naja, das sind so Phänomene, die jetzt auftauchen. Denn auch jenseits des großen Teichs ist eine gewisse Merkwürdigkeit da. Da gibt also der Sleepy Joe, heißt er, glaube ich, in vielen Teilen der Presse, den Auftrag, am Jahrestag von dieser wichtigen Persönlichkeit, die meines Wissens durch Drogenmissbrauch umkam, kann mich irren. George Floyd, da ruft also dieser Sleepy Joe, man glaubt es kaum, dass der in seinem Tiefschlaf mal rufen kann, take action again. Also geht wieder in Aktion. Ja, was war das damals, was er jetzt gerne wieder haben will? Naja, das ist das Signal an die Fußtruppen der Linken, das sind die Antifa-Leute, die BLM-Leute, die Illegalen, dass die rausgehen und Bambule machen. Ja nun, das läuft halt nicht mehr so. Ich habe das neulich gesehen, dieser Michael Cassidy, der eine Hassanklage wegen der Zerschlagung einer Satansstatue bekommen hat, wurde vor Gericht freigesprochen. Und damit ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges passiert, nämlich erstinstanzlich zumindest mal ist es abgeschmettert, diesen Satan und dessen Anbetung als offizielle Religion anzuerkennen. Dann wäre natürlich die Zerstörung dieser Statue ein Sakrileg und würde tatsächlich unter die Hassgesetze fallen. Aber das hat man gesagt, nein, ist nicht so von richterlicher Seite. Das heißt, es läuft nicht mehr ganz so im Lande von Joey Robinette Biden ohne Kopf. Und diese Angstzustände, die dadurch ausgelöst werden, die pflanzen sich dann über die Atlantikbrücke durchaus auch hierher fort. Ich will's mal mit Dr. Nils sagen. Der hat nämlich festgestellt, dass Angst die adulte hippocampale Neurogenese behindert. Und das merkt man bei den Linken deutlich. Ja, das ist ja ein klarer Sachverhalt, der im Grunde genommen den Kollektivismus erklärt. Leute, die Angst haben, gehen in die Gruppe. Und in der Gruppe sind sie dann die Lemminge zwar, aber immerhin in der Gruppe und haben das Gefühl, da bin ich geborgen. Und wenn gleichzeitig diese Angst dann aber auch die Neuronenbildung im Gehirn abschaltet, dann können die eigentlich nicht wirklich dazulernen oder irgendwie weiterkommen. Und das ist etwas, was dieser Dr. Nils entdeckt und auch veröffentlicht hat. Und das passt eigentlich mit meiner Beobachtung zusammen. Das heißt, die Angst, die hier um sich greift in diesen Kreisen, die ohnehin nicht zu den hellsten am Weihnachtsbaum gehören, bewirkt jetzt, dass da lauter panische Dummheiten passieren und dass das Denken völlig ausfällt. Aber heute Morgen möchte ich mich eigentlich nochmal einem anderen Thema widmen, weil dazu noch nicht alles gesagt ist, und das ist das Thema Ebrahim Raisi aus dem Iran. Beobachtung: an diesem Tag des 19. Mai hat Google Earth die Wetterdaten gelöscht. Warum und wer? Das ist eine gute Frage. Beantworten kann ich die nicht, aber wir wissen, dass über diese Nexrad-Wetterradarsysteme nicht nur Wetterphänomene gemacht, sondern auch bestehende aufgezeichnet werden können. Und sehr wohl sind diese Aufzeichnungen dann in der Lage, dem geübten Auge nicht natürliche Phänomene zu zeigen. Des Weiteren ist an diesem Tag des Absturzes von Raisis Hubschrauber auch noch eine große Transportmaschine des US-Militärs von Jordanien in Richtung Baku in Aserbaidschan geflogen, und zwar auf, naja, nicht so ganz normalen Wegen. Die wollten nicht bemerkt werden. Und das ist eine C-17 Globemaster, und ich glaube, die hatte die Kennung RCH-348. Bin mir darüber aber nicht so ganz sicher. Und dieses Ding gehört zu den größten Militärtransportflugzeugen der Welt. Und der Landepunkt in Baku ist ziemlich genau westlich und nicht allzu unweit der Region, wo der iranische präsidiale Hubschrauber dann seinen tiefen Fall gemacht hat. Und dieses Militärflugzeug, das also genau dort landet, in Baku, ist auch wieder ungewöhnlich. Denn das letzte Militärflugzeug, und nicht von dem Typ, sondern überhaupt ein Militärflugzeug der Vereinigten Staaten, ist vor über einem Jahr dort das letzte Mal gelandet. Die nächste Anomalie, die dazu festzustellen ist, ist, dass zur selben Zeit, das ist also kurz vor 8 Uhr morgens, ein israelischer War Room Account in den Social Media ein Hubschrauber-Emoji postete. Das war zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich noch niemand wusste, dass dieser Hubschrauber abgestürzt ist. Vielleicht wussten es einige im Iran, weil sie ihn vermisst haben, aber gefunden hatten die den zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und im Westen haben sie noch alle geschlafen und die Zeitungen haben gar nichts berichtet. Also das ist erstaunlich, ja, dass da irgendwelche Privatleute das schon wissen sollten. Und ich denke, das waren auch keine Privatleute. Aber wenn wir mal uns an dieses Geschehen um den 7. Oktober vergangenen Jahres erinnern, das meint die sogenannte Invasion der Hamas nach Israel, da gab es ja auch schon ein Q-Post, das fast 3 Tage früher datiert war, mal abgesehen von einem ganzjährigen Delta, und das mitgeteilt hat. Und das heißt, dieses Q, was auch immer das ist für eine Gruppe, die wissen einiges sehr viel früher als der Rest. Naja, vielleicht haben die ja dieses Emoji da gepostet. Nun, dann kommt das auch noch, dass in dieser Zeit, also wir haben das mit dem Absturz des Hubschraubers am 19. zu tun, das hat aber noch lange gedauert, bis da rauskam, was jetzt wirklich ist. Und im Wechsel des Tages 20. auf den 21. Mai wurde der Sicherheitschef Irans mit Kopfschuss getötet und am gleichen Tag der oberste Polizeichef Ziel eines Mordangriffs und wurde von 7 Kugeln getroffen. Oh. Das heißt, dass innerhalb von kurzer Folge, von wenigen Stunden, der Außenminister, der Präsident, der Sicherheitschef und der Polizeichef zumindest mal aus dem Verkehr gezogen wurden. Und das ist nicht jetzt eine Sache, die der Rainer gemacht hat. Also wer hier noch reiner Zufall meint, ich glaube, da häuft sich zu viel an diesem Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier Zeugen einer Reihe von Exekutionen wurden. Jetzt ist nur noch die Frage, wer hat das veranlasst? Nun, die Antwort, die kann man nicht klar geben. Aber man kann sagen, es sind alles Tiefstaatakteure und Hindernisse im Kriegstheater, die hier beseitigt wurden. Und Meine Vermutung ist, es könnte die Allianz der Weißhüte gewesen sein, die zumindest das getriggert hat. Die haben möglicherweise da auch Animositäten ausgenutzt, wie die, die ich schon berichtet habe, nämlich dass dieser Mujtaba Khamenei ein Hühnchen zu rupfen hatte mit Raisi, wegen dessen Plans, Teile seiner Ölindustrie an westliche Firmen zu verkaufen. Das heißt, eigentlich sind das die staatlichen Ölfirmen, aber Mujtaba hat da die Hand drauf. Ja, das ist quasi, die Iraner sagen, es gehört dem. Das ist zumindest die Empfindung im Volk. Aber dann ist die Frage, warum der Außenminister? Nun gut, das kann ein Kollateralschaden sein, der saß halt im selben Hubschrauber. Aber was ist mit dem Sicherheits- und Polizeichef? Also das sind ja auch nochmal zwei wichtige Leute, die getrennt voneinander irgendwelchen Anschlägen zum Opfer fielen. Aber das ist genau das, was mir auffällt. Also es sind hier eine Reihe von Leuten aus dem Verkehr gezogen worden, auf Weise, die es möglich macht, den tiefen Staat als Schuldige darzustellen und stehen zu lassen. Und die können sich nicht wehren. Und das ist etwas, was für mich dann wieder so ein bisschen in Richtung denken lässt, dass die Allianz der Weißhüte da irgendwas damit zu tun hat und die Fäden zieht, denn der tiefe Staat kann ja jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen, dass er die Kontrolle verloren hat und in Wirklichkeit gar nicht schuld ist an dem, was da passiert ist. Ja, Iran kann das auch nicht und deswegen diese Ruhe. Die mögen vielleicht ahnen, nur wissen tun sie nichts. Und wenn sie es ahnen, dürfen sie es nicht sagen, weil sie sonst ja ziemlich dumm aussehen. Nach außen sieht es also nach einem inneren Zerwürfnis zwischen Raisi und Mujtaba Khamenei aus. Aber das muss natürlich nicht stimmen. Und es kann sein, dass die das so aussehen lassen, als ob es eine Aufräumaktion ist. Und es ist auch noch nicht ganz so arg lange her, ich weiß nicht, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, aber ganz immer genau auf den Punkt bringen. Da hat das iranische Militär Operationen in der Antarktis angekündigt. Das ist natürlich immer diese Forschungssache und man will da angeblich Eisbären oder Pinguine zählen. Naja, aber die Antarktis ist bekannt als ein sehr, sehr geheimer Ort, wo wir auch asymmetrische Kriegsgeschehnisse sehen, einschließlich von Basen der Allianz, der Patrioten und dann dem Geschehen um die Rothschild-Insel. Also das ist alles da immer in diesem kalten, kalten Süden. Einschließlich Militärgefängnisse und Militärgerichte, die da sind und stattfinden. Und was jetzt so ein warmes, heißes Land wie der Iran an so ziemlich der kältesten Stelle auf dem Planeten zu tun hat, das ist etwas, da kann man drüber spekulieren. Und meine Spekulation geht also in die Richtung, dass auch der Tod von Ibrahim Raisi und seinem Außenminister so eine Art White Hat-Operation war, um die Flammen der Destabilisierung des tiefen Staates im Nahen Osten weiter anzufachen. Ja, also wir sehen, dass in Israel ja sozusagen das Zentrum liegt. Deswegen ist ja auch gesagt worden, Israel last, also Israel zuletzt. Und denken wir mal daran, dass diese Spinne im Netz eigentlich der Mossad ist. Und darum gruppieren sich dann all diese Banken und Weltfinanzsysteme, ja, der Internationale Währungsfonds und SWIFT. Ja, und dann kommt da die Weltbank auch noch dazu. Und all diese ganzen Großbanken und internationalen Banken, das sind ja die Kräfte, die sich immer hinter dem Begriff Antisemitismus verstecken und behaupten, jüdisch zu sein. Und die sind natürlich da hinter dem Mossad. Ja, also alles, was Banken und dieses Zahlungssystem SWIFT heißt, und in der Schweiz gibt es ja diese BITS-Bank, diese Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Naja, und dann kommt auch noch das US-tiefe Staat-Militär-Konstrukt da mit rein, die die oberirdischen Wege auf diesem Planeten schützen und beherrschen und da die ganze Durchfahrt und das Durchreichen von Gütern und auch von Gütern, die man nicht beim Zoll geöffnet bekommen möchte, da organisieren. Dafür hat man ja diese fast 1000 Militärbasen weltweit geschaffen. Da kann das CIA zugreifen und die können ohne Zoll und ohne irgendeine Untersuchung ihrer Container und was sie da drin transportieren, sich frei bewegen. Und die haben sich da so eine Art Inselblase im Nahen Osten und speziell rund um Israel, Hamas, Hezbollah und dem Iran gebastelt. Und darum geht es, dieses Ding zu zerstören. Auch die Tunnelanlagen. Wir haben ja jetzt so unheimlich viele Überschwemmungen da gesehen in diesen doch knochentrockenen Ländern, wo es über Jahrzehnte nicht geregnet hat. Und dann plötzlich kommt da eine Menge Wasser runter und das ist ja alles ganz unnatürlich. Und naja, wenn diese Wassermengen herunterkommen und vorher kleine Erdbeben waren, dann weiß ich immer oder vermute immer, dass da irgendwo einer unten ein Loch gemacht hat und jetzt Wasser braucht, um das volllaufen zu lassen, um da irgendwelche Wesenheiten einem feuchten Tod entgegenführen zu können. Hand in Hand, und das unterstützt diese Spekulation meinerseits so ein Stückchen, sehen wir eine Zersplitterung der israelischen Militärkräfte. Das ist fast ähnlich wie im Großen dieses Stretching der NATO in der Ukraine. Ja, wir sehen auch da Zerbruchserscheinungen, in Ungarn zumindest mal schon ganz deutlich. Die sagen, nö, machen wir nicht mit, das Territorium der Ukraine ist ja gar nicht NATO-Territorium, da kann man nicht diesen, ich glaube es ist Artikel 5 der NATO-Verträge, wo der Verteidigungsfall ausgerufen werden kann, den kann man da nicht aktivieren. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, dass die Türkei, und das ist immerhin die größte europäische NATO-Armee, sich in eine Koalition gegen die NATO-EU-US-Interessen und insbesondere gegen Israel sogar als Führung begibt. Also da scheint so eine Art Bewegung zu sein, da die Anführerschaft zu bilden, die Speerspitze zu bilden, einer Koalition von muslimischen Ländern, die irgendwann gegen Israel aktiv werden könnten. Und da wird es biblisch, ja, weil dieser Krieg einer islamischen Koalition gegen Israel in Hesekiel 38, 39 angedeutet wird. Naja, und der Tod Raisis ist ja nicht das erste Ereignis, das hier diese islamische Welt so ein bisschen zusammenschweißt. Das erste war der Angriff Israels auf Gaza nach dem 7. Oktober 2023 und das ist ja noch nicht allzu lange her. Und jetzt kommt das. Und wenn man sich mal das Defilé angeguckt hat, islamischer Führer am Sarg Raisis, belegt das, dass zumindest diese islamischen Länder da ein Stück zusammenrücken. Das heißt nicht, dass alle, die da aufgeschlagen sind in diesem Defilé, jetzt die Bösen sind oder per se schon die Guten wären, aber man merkt, dass diese Gruppe der islamischen Länder auf jeden Fall sich gegenseitig annähert und ein Ziel hat, nämlich da im Nahen Osten irgendeine friedliche Lösung herbeizukriegen, und sei es unter Auslöschung Israels. Also die wollen da Ruhe. Was diese Hoffnung natürlich ein Stück weit beflügelt, ist, dass der internationale Gerichtshof, jetzt da ja nun Haftbefehle gegen Netanyahu und seinen Kriegsminister Gallant erlassen hat, und da kommen natürlich jetzt auch zarte Hoffnungen auf. Das Volk Israel ist auch nicht gerade zufrieden mit dem, was seine politische Führung da gerade veranstaltet. Immerhin hat Netanyahu und seine Administration das mitgrößte Risiko der letzten 50 Jahre über die israelische Zivilbevölkerung gebracht. Das wird nicht so sehr geliebt, auch nachdem jetzt dann doch ziemlich heftig zutage tritt, was diese komischen Wurstspritzen da alles bewirken und was man eigentlich nicht als Nebenwirkung in irgendwas auch immer das sein soll, haben möchte. Das heißt, die israelische Bevölkerung, die ist auch am Böckchen husten. Und was auch in Richtung biblischer Prophezeiung läuft, ist, dass diese Weltmacht China mit der zweitgrößten Bevölkerung dieser Erde sich immer stärker auch im Nahen Osten einbringt. Die machen das nicht militärisch, aber sie machen es in Handelsbeziehungen. Und der Nahe Osten ist energietechnisch wichtig und vor allem, was die Schifffahrtswege angeht, ist mit dem Suezkanal dieser Nahe Osten und gerade dieses östliche Mittelmeer im Zentrum auch chinesischer Interessen. Und auch zu Land, also diese Belt and Road Initiative, das ist ja die neue Seidenstraße, wie es oft genannt wird, und die geht ja auch zu Land durch diese Gebiete durch. Auch Pipelines und so weiter. Also das sind immer stärker werdende chinesische Interessen auch in diesen Nahen Osten fokussiert. Und da ist ein Land mit fast einem Sechstel der Weltbevölkerung schon ein Schwergewicht. So, aber schauen wir mal gerade nach China selbst ein Stück. Also wir haben ja jetzt die letzte Zeit gesehen, dass Donald Trump immer wieder gesagt hat, es wird eine kriegerische Auseinandersetzung um Taiwan geben. Und dann ist lange Zeit nichts passiert, aber im Moment erhitzen sich da die Gemüter wieder und man liest in der South China Morning Post, Taiwan drills shifting focus to the island's eastern side, also die Übungen zur Umzingelung von Taiwan verlagern die Intensität und den Fokus auf die Ostseite der Insel. Und da wurden am 24. Mai Karten von diesen Übungen chinesischer Marinekommandos im Osten bekannt und gezeigt. Gleichzeitig hat der chinesische Botschafter in Japan ungewöhnlich hart reagiert. Also für einen Asiaten würde man fast sagen, es ist kurz vor Verlust der Kontenance. Ja, Wu Jingyao hat in Japan klar gesagt, das Volk Japans wird in eine feurige Hölle hineingezogen, wenn sie Taiwan unterstützen wollen. Naja, das ist so gar nicht stoisch, asiatisch, ruhig und gelassen. Das heißt, wir sehen hier glühende Interessen, wirklich weißglühend schon. Und diese starke Sprache zeigt das und macht darauf aufmerksam. Und es zeigt, dass da also bitteschön die Finger wegzulassen ist von Seiten der G7-Zwerge. Und da gehört ja Japan irgendwie noch dazu, auch wenn die schon so leichte Ausscherbewegungen machen. Und das ist eine ungewöhnlich harte Forderung, da die Finger rauszuhalten. Und dass das Ganze dann auch noch zeitlich koinzidiert mit Putins Treffen mit Xi Jinping, wo dann Sicherheitsfragen, nukleare Unterstützung, also jetzt nicht gerade so allzu ferne Themen diskutiert wurden, die Ukraine, Taiwan und Nordkorea, man höre und staune, und natürlich immer wieder auch das Thema der Finanztransfers auftaucht. Das waren so die Inhalte von diesem Treffen zwischen Putin und Xi Jinping. Und damit rückt natürlich auch Little Rocket Man wieder ins Blickfeld, also Kim Jong-un. Und auch Big Donald spricht wieder von dem. Ich habe neulich irgendeinen Podcast gehört, wo er ein Interview gegeben hat mit irgendeinem Videoblogger. Und da wurde das erwähnt. Naja, und am 26. Mai, das ist vergangenen Samstag, kam im chinesischen Staatsfernsehen die Aussage, dass China wahrscheinlich Anfang Juni Taiwan angreifen will. Das heißt, die haben schon hier zeitliche Fenster mitgeteilt. Ob die stimmen? Naja gut, das kann auch ein Hoax sein, ein Streich, um jemand anderen zu triggern. Aber immerhin, ich meine, der Anfang Juni, da sind wir ja übermorgen, da ist nicht mehr allzu viel Zeit. Naja, zurück zu diesem Kim Jong-un. Nordkorea hatte lange Zeit eine sehr, sehr starke Tiefstartkomponente und man konnte das schon so ein bisschen sehen, schon vor ein paar Jahren, dass da immer wieder dieser Chef vom Mutterkonzern von Google, von Alphabet, nämlich Eric Schmidt, immer wieder da in Nordkorea aufgeschlagen ist und dann irgendwann, und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass über diese Schiene von Big Tech auch dort die Fäden gezogen werden und die Macht ausgeübt wird und dass diese Teilung des Landes am 38. Breitengrad das Zeichen für diese Macht ist. Und deswegen war es dann auch so, wie soll man sagen, so ein großer symbolischer Schritt für Donald Trump, genau diesen Breitengrad da zu übertreten. Und Trump hat das im Handstreich beendet. Also er hat, das ist meine Ansicht zumindest, einen Prozess angestoßen, der den Frieden zwischen den beiden Koreas herstellen wird. Und damit rückt natürlich die Einheit dieser Halbinsel wieder ins Zentrum deren Interessen und auch nicht ins Zentrum gerade, aber zumindest in das Weltgeschehen hinein. Und die Tiefstaatler, die dort wirkten, die sind seither ziemlich behindert und paralysiert, wenn nicht sogar zerstört, ich weiß es nicht. Man hört auf jeden Fall gar nichts mehr von denen. Und ich vermute mal, dass jetzt diese Sache, die ja auch nicht allzu weit da weg ist, in Taiwan, keine lange Geschichte wird wie in der Ukraine, sondern mehr so ein Schock- und Staunenereignis und insbesondere viel mehr wirtschaftliche Folgen haben wird. Also wenn ich schon sehe, dass da Japan mit ins Spiel genommen wird und bedroht wird, ja, die Finger da rauszulassen, weil sie sonst in irgendeiner brennenden Hölle enden, dann lässt das vermuten, dass das darüber geht, dass man diese vielen Staatsanleihen in Dollar im Grunde genommen damit ins Spiel bringt als Waffe. Die Chinesen haben ja schon eine Menge von diesen Dollarsanleihen da auf Halde liegen. Und wer die meisten hat, das sind die Japaner. Und wenn jetzt da hinten, für uns da hinten, also im Grunde genommen ist das ja viel näher an den USA dran, weil die haben ja da den Pazifik nur noch dazwischen. Das ist ja also mittelbare Nachbarschaft im Grunde genommen. Wenn sich da jetzt ein Kriegsszenario eröffnet, dann heißt das für die Europäer, dass sie keine Unterstützung mehr in Richtung Ukraine bekommen. Das heißt, auch das ist wieder eine Dehnungsübung der NATO. Das heißt, hier werden Kräfte abgezogen oder im Fernen Osten eingesetzt. Was dann dort auch immer passiert, wird die Wirtschaft der dortigen Länder stark betreffen. China hat sich vorbereitet, die haben Edelmetalle gebunkert ohne Ende. Die haben Handelsbeziehungen überall hingemacht und wie gesagt, Putin und Xi haben sich ja neulich getroffen und nochmal sich gegenseitig bestärkt, da zusammenzuarbeiten. Aber was ist, wenn jetzt Japan wirtschaftlich in die Grätsche geht und der japanische Yen dabei ins Rutschen kommt? Dann bedeutet das, dass der Dollar da dranhängt. Denn das sind die größten Vorräte an US-Staatsanleihen, die überhaupt irgendwo auf der Erde gebunkert sind. Nicht China, Japan. Japan ist das. Und wenn Japan in die Grätsche geht, dann heißt es, dass das den Dollar mit Macht in die Tiefe zieht. Gleichzeitig ist es natürlich Japan, genauso wie Taiwan, ein Hochtechnologieland. Und dort kommen eine Menge Halbleiter her. Das sind eigentlich die Halbleiterproduzenten für die westliche Militärindustrie. Und wenn da jetzt plötzlich Ebbe ist und durch Kriegstheater da nichts mehr kommt oder durch wirtschaftlichen Zusammenbruch, mit was wollen die Amerikaner dann auch Krieg machen? Also die haben keine Möglichkeit mehr, Waffen nachzuproduzieren, insbesondere die Hightech-Bewaffnung, die man braucht, um Raketenkriege zu führen. Naja, und Trumps jüngste Bemerkungen über die Kryptowährungen und das Kryptogeld lenken nun den Blick auch wieder zurück in dieses Mainland China, in dieses kontinentale China mit seinem Drei-Schluchten-Damm und seinen Adrenochrom-Herstellungsanlagen und seiner Krypto-Geschichte da alles in diesem Three Gorges Dam, in diesem Drei-Schluchten-Damm. Da gibt's noch eine Menge anderer Anlagen, aber das ist so ziemlich die Kernanlage. So, jetzt haben in der letzten Zeit ein paar Crypto-Exchanges ihre Lizenzierungen in Hongkong zurückgezogen oder storniert. Und das sieht so aus, als ob die so ein bisschen in Deckung gehen, weil sie ahnen oder wissen, dass die Finanzwelt Asiens erschüttert werden wird. So, und ich merke, dass uns die Zeit davon fliegt. Wenigstens noch ein bisschen dazu was gesagt, warum überhaupt das Ganze passiert. Also die Geschichte bekommt Sinn und Form, wenn man schaut, was eigentlich Ukraine, Nahosten und die Region China, Taiwan und vielleicht auch die koreanische Halbinsel, was da an Gemeinsamkeiten sind. Und die Gemeinsamkeiten sind in allen drei Fällen, dass dort große zentrale Strukturen zu finden sind des internationalen, tiefstaatlich finanzierten Terrorismus. Und damit meine ich auch diese ganzen Fabriken für irgendwelche Experimente biochemischer Art, auch diese Kindergeschichten, auch um diese Produktion von Drogen aus deren Blut. Organhandel ist eine Riesennummer, ganz groß. Und auch da hat Israel eine ganz zentrale Bedeutung und immer die Finger drin. Und wenn wir schauen, wo es jetzt gerade brennt, dann immer genau dort. Ja? Und überall dort wird abgeräumt. Dieser internationale, vom tiefen Staat finanzierte Terrorismus wird aufgeräumt. Und das ist auch der Grund, warum hier in Israel ich immer gesagt habe, lass da die Kommentare weg und die Finger raus und guck erst mal zu, was da zum Schluss übrig bleibt. Denn mir scheint es so, dass hier der tiefe Staat einerseits und der tiefe Staat andererseits in massive Verstrickung geraten und kämpfen. Man hat dadurch, dass man Netanyahu, ja, wie soll man sagen, aus dem tiefen Staat insofern isoliert hat, dass man ihn einsam macht und ihn im Grunde genommen hängen will. Ja, der ist ja, wenn er sein Amt verliert, ist er ja juristisch angreifbar und wird wahrscheinlich nicht nur sein Amt, sondern auch seine Freiheit und vielleicht sogar noch sein Leben verlieren. Und das will der natürlich nicht. Und deswegen hat man den in diese Sondersituation bringen können, gegen die anderen Strukturen des tiefen Staats da angehen zu müssen, um zu überleben. Also die ganze Sache, die Nuss knackt ja immer an der Stelle, wo man im tiefen Staat zu Sprüngen führt, damit die gegeneinander kämpfen. Das sieht man also in der Ukraine und das sieht man jetzt in Israel ganz, ganz deutlich. Da sind ja durch die Hamas unter Gaza ganz, ganz feste Strukturen für den Terrorismus etabliert. Und kaum geht der Netanyahu da rein, sieht man, wie andere Tiefstaatgewächse aus dem Westen dann plötzlich sagen, er soll die Finger stillhalten und aufhören damit. Die tun sogar ihren internationalen Gerichtshof, das ist ja nun gerade nicht eine edle Sache, ja. Das ist auch ein Tiefstaatgewächs. Geht man jetzt plötzlich gegen Israel vor. Und dann gibt's eine Gemengelage, die zunächst mal für den außenstehenden Betrachter undurchsichtig wird. Aber wenn man betrachtet, um was es den Weißhüten da eigentlich geht, dann wird es wieder vernünftig. Man lässt im Grunde genommen den Tiefstaat sich selbst bekämpfen und man lässt den Tiefstaat die Drecksarbeit machen und sich im Grunde genommen selber die Knie wegschießen. Das macht den Weißhüten weniger Arbeit. Und davon rede ich ja jetzt auch die ganze Zeit im Zusammenhang mit Raisi und mit der Geschichte um China, Taiwan, Japan und Korea. Das ist natürlich jetzt das nächste Theater, was eröffnet wird. Und da wird's auch noch krachen müssen. Nur, das sind mehr und es geht wahrscheinlich dann kürzer und schneller als das, was in der Ukraine war. Naja, ich hoffe, das hat einigermaßen Sinn gemacht und man kann es verstehen. Und wenn nicht, dann müssen wir da vielleicht nochmal dran irgendwann. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und verabschiede mich für heute. Bis demnächst dann. Ciao.